Wenn dieses Hörbuch im Frühsommer des Jahres 2021 erscheinen wird, dann dürfte der deflatorische Teil der Krise sich nach aller Wahrscheinlichkeit bereits allmählich dem Ende zuneigen. Die durch das ungeheure Überschießen der Geldproduktion angefachte Inflation wird sich dann zur Jahreswende ihren Weg in die Kaufkraft der Bürger brennen. Sie wird sich bereit machen zum Aufgalopp in zweistellige, dann dreistellige Raten pro Monat. Die Koordinationsleistung des Geldes für die Allokation produktiver Ressourcen wird sich in einem Amoklauf der Finanzspekulation und im Abschließen immer riskanterer Wetten der Marktteilnehmer komplett verabschieden. Unternehmen und Bürger werden mit dem täglichen Kampf um das finanzielle und physische Überleben vollauf beschäftigt sein. Wie bereits 1923 endet dieser Prozess in einer finalen Kontraktionsphase der Wirtschaft, einer ökonomischen Stunde Null. Nur wird das dieses Mal keine deutsche Erfahrung sein, sondern eine europäische, wahrscheinlich sogar eine globale. Das wird ein Novum sein in der Menschheitsgeschichte. Eine globale Inflation, die die Ersparnisse der Menschen auffrisst, endend mit einer finalen Kontraktion und ohne Aussicht auf den rettenden Kredit einer noch intakten wirtschaftlichen Supermacht. Der von den sozialistischen Instinkten einer früheren Propagandareferentin der kommunistischen Jugendorganisation der SED vorgezeichnete Kurs macht diesen Zusammenbruch für Deutschland und Europa unvermeidlich. Oskar Lafontaine hat ihre Geisteshaltung und geistige Herkunft bereits 2009 korrekt beschrieben, als er den beleidigt dreinschauenden Unionsgranten nach der Kanzlerwahl von Frau Merkel in der Sendung Anne Will auf den Kopf zusagte: Sie haben eine Jungkommunistin, eine überzeugte Jungkommunistin zur Kanzlerin gewählt. Hegt sie die Hoffnung, auf den Trümmern des konkursreifen Deutschlands ihre vergrößerte DDR aus dem Mumiengrab auferstehen zu lassen? Unsere Aufgabe wird es sein, sie daran zu hindern und das Scheitern der sozialistischen Politik zum Anlass für die Errichtung einer Republik der Freiheit zu nutzen. Deshalb ist es notwendig, eine Vision zu entwickeln, wie dieser freiheitliche Staat aussehen soll. Auf welchen Werten soll er gegründet werden? Welche Institutionen braucht er, um die Freiheit sicherzustellen? Kurz, wie sieht die freiheitliche Ordnung aus, die unserem Land den Wiederaufstieg ermöglicht und die zugleich die Geister des Sozialismus für viele Generationen draußen vor der Türe hält? Die Suche nach und die Schaffung dieser Ordnung ist der historische Sinn und Zweck dieser zivilisatorischen Krise. Kapitel 2: Wann kommt die Inflation? Keine Diskussion über die Folgen der entgleisten Geldpolitik wird geführt, ohne den unvermeidlichen Hinweis, dass die EZB ihr Pulver noch lange nicht verschossen habe und sie die Dose noch die Straße herunterkicken könne.